Bitişen. Guten Tag, mein Name ist Senol Aydın. Ich bin auf dieser Station als Assistent und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, wenn Sie mir helfen können, Herr Doktor, dann bin ich ja zufrieden, ja? Okay, nun frage ich ganz kurz zu Ihrer Person. Dann höre ich Ihren Beschwerden zu. Okay. Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Joachim Schläfer. Joachim? Joachim Ja. Schläfer. Schle? Ja, wie jemand, der schläft. SCH. Okay. L, Okay. Ä, also A Umlaut, S-E-R. F-I-A. S-E-R. Ohne. Okay. Okay, Herr Schläfer. Richtig. Genau. Wie alt sind Sie? Ich bin 47 Jahre. 47. Wann sind Sie genau geboren? Am 17.04.1975. 75. Okay. Wie groß sind Sie? 1,83 Meter steht in meinem Pass. 83. Okay. Und wie schwer sind Sie? Ja, so 90 Kilo ungefähr. 90. Ja. Okay, Herr Schläfer, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe so starke Schmerzen, so in der rechten Seite. Also die sind wirklich stark. Also gerade, das kommt so krampfartig zwischendurch. Dann kann ich kaum noch Luft bekommen. Ja, also so stark sind diese Schmerzen. Und das strahlt also auch in die Leiste rein und auch so bis in die Genitalgegend. Und ja, seit heute Morgen habe ich tatsächlich auch so Schmerzen, wenn ich Wasser lassen muss. Und ich muss auch ständig laufen. Ja, also da kommt immer so ein ganz kleines bisschen. Und ich habe auch gesehen, das sieht irgendwie blutig aus. Und weil ich solche Schmerzen habe, ich glaube, das hängt damit zusammen, habe ich mich tatsächlich schon einmal übergeben in so einem Krampf. Ja, weil die Schmerzen so enorm waren. Ja, ich versuche dann immer irgendwo eine andere Position einzunehmen, aber die Schmerzen sind wirklich sehr heftig. Okay, Herr Schläfer, einen Moment bitte. Wo sind die genauen Schmerzen? Sie haben rechte Seite gesagt. Ja, so an der Unterbauch oder? Seite. Bitte? Rechten Unterbauch oder Nein, eher Flankenbereich? weiter oben, so bis in den Rücken rein. Rücken. So. Ja, Teil hier rum, so ungefähr. Okay. Die Schmerzen strahlen in die Leistengegend und Ja, Genitalien genau. aus. Und seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, das hat vielleicht schon heute Morgen angefangen, aber seit 2 Stunden ist es wirklich so heftig, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt zu Ihnen kommen. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie Schmerzen beim Wasserlassen Ja. haben. Okay. Ist Ihnen oder war Ihnen über? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mich einmal übergeben, ne? Einmal übergeben, okay. Ich denke mal, das hängt mit den Schmerzen Einen Moment. zusammen, ja, weil, ne, dass das dann irgendwie zu viel war. Wie sah das Erbrochene aus? Ja, das war Essreste halt oder? unverdautes Essen, also wie so, ja, so gelbliche stinkende Brühe, ja. Okay, verstanden. Gibt es einen bestimmten Auslöser für die Schmerzen? Haben Sie das bemerkt? Nein, das fing mit einmal an, ganz plötzlich. Okay, ganz plötzlich angefangen. Aber Sie wissen einen Auslöser. Hatten Sie früher schon mal ähnliche Schmerzen, oder? Nee, kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal hatte. Okay. Fühlen Sie sich fiebrig? Fiebrig habe ich Ja. jetzt nicht gemessen, aber könnte sein, aber ich weiß es definitiv nicht. Okay. Haben Sie Schüttelfrost oder schwitzen Sie Schüttelfrost über? hatte ich nicht. Nö, nö, Nee, nö. schwitzen Sie übermäßig? Schwitzen? Nö. Nö, also Okay. meinen Sie in der Nacht oder so? Nö, also eigentlich habe ich jetzt nicht mehr geschwitzt. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Zum Beispiel bei der Bewegung oder beim Essen? Ja, wenn so eine Krampfwelle kommt, dann krümme ich mich halt so zusammen. Dann habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen besser wird, dass ich es besser aushalten kann. Aber vielleicht ist das auch Einbildung, ja. Denken Sie, dass die Schmerzen mit dem Essen verbunden sind? Mit dem Essen? Ja. Ganz bestimmt nicht. Nein. Okay. Und Sie haben Luftnot. Sie haben das Luftnot? gesagt. Ja. Haben Sie Luftnot, Nee, oder? habe ich Nein. nicht. Nein. Okay. Sie können ganz gut Luft bekommen, richtig? Ja. Okay. Haben Sie Husten? Husten? Oder Auch nicht, nein. ja, Brustschmerzen, Rückenschmerzen? Naja, also da an der Seite, das tut schon weh, ja, da wo das ausgeht, ja, das ist so ein mittlerer Rücken rechts, ja, da habe ich schon richtig heftige Schmerzen, ja, da zieht das so richtig rein, ja. Okay. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sie sind eher dumpf, stechend, sichend oder Ich brennend? denke mal, dumpf, aber auch brennend, würde ich sagen. Okay, Und eben dumpf, in so dumpf. Wellen, ne? Dass das so ganz doll kommt. Wellenförmige meinen Sie? Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Also da würde ich Wovon? jetzt schon sagen, die sind bestimmt bei 8. 8. Okay. Möchten Sie einen Schmerzmittel oder können Sie am Ende des Gesprächs aushalten? Ich Ja, das würde wird ja jetzt nicht mehr so lange Ihnen. dauern. Ich habe ja auch schon versucht, ein Ibuprofen zu nehmen, aber das hat irgendwie nicht geholfen. Okay. Sie haben Blut im Urin bemerkt, das haben Sie Ja, gesagt. das war so ein bisschen rot verfärbt, ja. Okay. Wann haben Sie das bemerkt? Heute Morgen mit den Schmerzen, oder? Ja, das, ich glaube, heute Morgen war das ja. Okay. Verstärken sich die Schmerzen bei der Bewegung, Treppensteigen, oder? Ja, ich bin jetzt ja nicht mehr viel gelaufen. Ich konnte mich ja kaum rühren vor Schmerzen. Aber ich denke mal, dass es schon, dass ich froh bin, wenn ich sitzen kann und mich so ein bisschen zusammenkrümmen kann. Herr Schäfer, haben Sie noch weitere Beschwerden? Naja, Ist Ihnen das langt mir eigentlich. schwindelig zum Bitte? Beispiel? Ist Ihnen Schwindelig ist mir. schwindelig? Nein, schwindelig ist mir auch nicht, nein. Okay. Okay, sonst gehe ich zu allgemeinen Fragen über. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, normalerweise schon. Jetzt heute Nacht habe ich tatsächlich nicht gut geschlafen. Wegen der Schmerzen, oder? Ja, irgendwie hat sich das schon so ein bisschen angebahnt wohl, ja. Da war das aber noch nicht so schlimm. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nee, ich glaube, ich wiege immer das Gleiche, ja. Okay. Haben Sie Probleme mit Stuhlgang? Normalerweise nicht, nö, auch jetzt nicht, nö. Okay. Haben Sie irgendwelche chronische oder wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie zum Beispiel Zuckerkrankheit, Herzkrankheit oder Erbkrankheiten? Naja, also ich habe ein bisschen Bluthochdruck. Das hat man so vor 4 Jahren festgestellt. Seit 4 Jahren. Ja. Und Was nehmen sonst, nö. Sie gegen Bluthochdruck ein? Diltiazem nehme ich ein. Wie bitte? Ich habe nicht akustisch. Diltiazem. Diltiazem, okay. Kennen Sie die Dosis von Ja, ich Diltiazem? meine, steht 90 drauf. Dann nehme ich eine morgens und eine abends. 99. 90 Milligramm, Sie haben gesagt. Okay, morgens und abends. Okay, und gibt es noch weitere chronische Erkrankungen? Ja, also das sind nicht so richtig chronische Erkrankungen. Ich habe halt durch die Arbeit habe ich eine Sehnenscheidenentzündung im rechten Arm. Das will überhaupt nicht weggehen, weil ich halt irgendwie viel mit den Händen arbeite. Und da nehme ich halt nach Feierabend dann Diclofenac-Salbe drauf. Oder manchmal nehme ich dann auch eben Novalgin-Tropfen gegen die Schmerzen. Okay. Nehmen Sie diese Medikamente, Diclofenac und Novalgin, bei Bedarf oder regelmäßig? Ja, bei Bedarf, halt, wenn es weh tut, okay. Genau. Okay. Sie haben am rechten Arm gesagt. Ja. Was meinen Sie damit? Am rechten Handgelenk oder Ellenbogen? Ja, also Unterarm, ne? Unterarm. Handgelenk, genau. Okay. Und gibt es noch weitere Erkrankungen? Ja, das werden Sie sehen. Ich arbeite halt in meiner Bäckerei und ich habe mir gestern eine Verbrennung dazu gezogen, weil ich gegen ein heißes Blech gekommen bin. Das passiert schon mal in meinem Beruf. Wann ist das passiert? Das war gestern. Gestern. Gestern okay. Morgen früh. Wie wurden Sie gestern behandelt oder was machen Sie? Das habe ich selber gemacht. Ja, das passiert selber immer mal wieder. Ein bisschen gekühlt und das. Okay, verstanden. Und gibt es noch andere Erkrankungen, oder? Nee, sonst bin ich ja zum Glück gesund, ja. Okay, sehr gut. Wurden Sie schon mal operiert? Nein, noch nie. Nicht mal als Kind. Nein, noch gar nicht. Okay, sehr gut. Herr Schäfer, sind Sie in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen? Nein, überhaupt nicht, nein. Okay. Eine Routine, noch eine Routinefrage. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, schon lange nicht. Okay. Sind Sie vollständig geimpft gegen Coronavirus und gegen Kinderkrankheiten? Ja, also ich habe alle Impfungen bekommen und jetzt tatsächlich auch alle Corona-Impfungen bekommen, ja. Okay, sehr gut. Herr Schäfer, Sie haben schon gesagt, dass Sie Diltiazem und regelmäßig und Diclofenac und Novalgin benutzen. Und benutzen Sie noch andere Medikamente? Nee, sonst nehme ich nichts. Okay, sehr gut. Haben Sie irgendeine Allergie oder Unverträglichkeit? Oh ja, tatsächlich. Also ich muss sehr aufpassen mit Wespen. Das ist natürlich gefährlich in meinem Beruf. Bei Wespenstichen, da reagiere ich sehr. Und ich habe auch tatsächlich eine Laktoseintoleranz. Schritt für Schritt gehen wir, Herr Schläfer. Wie äußert sich Ihre Wespenstichallergie? Ja, also da kriege ich dann tatsächlich so ein rotes Gesicht und da habe ich auch einmal fast keine Luft mehr bekommen. Also das war ein bisschen gefährlich, da muss ich tatsächlich aufpassen. Okay. Und wie äußert sich die Laktoseintoleranz? Naja, das, was man da so hat, ne? Dass man Blähungen und Durchfall hat. Aber dadurch, dass ich das eigentlich vermeide und vernünftig esse, habe ich damit kaum noch Probleme, seit ich das weiß. Okay, verstanden. Gut. Und rauchen Sie, Herr Schläfer? Ja, seit 5 Jahren rauche ich zum Glück nicht mehr, bin ich sehr stolz. Aber davor habe ich tatsächlich viel geraucht, ja. Da habe Wie ich viele Jahre Glück, lang? Ja, 20 Jahre, gut 20 Jahre habe ich ordentlich geraucht, ja. Eine Schachtel pro Tag haben Sie. Ja, gesagt. So ungefähr. Ungefähr, okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, Alkohol, also ich trinke 2 bis 3 Bier am Abend nach der Arbeit, so vorm Schlafen gehen. Ja, das brauche ich wohl. Okay. Nehmen Sie diese Frage nicht Persönlich, das ist auch eine Routinefrage. Konsumieren Sie Drogen? Nein. Und gibt es irgendwelche chronische oder wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie, Herr Schäfer? Ja, also mein Vater, der ist schon ziemlich mitgenommen. Der hat so eine Gefäßerkrankung, dass er Durchblutungsstörung hat in den Beinen. Und der hat da auch eine offene Stelle. Und das will überhaupt nicht zuheilen. Und dem haben sie tatsächlich auch schon eine Großzehe amputiert, ja. Es tut mir leid. Okay, und bei der Mutter? Meine Mutter ist eigentlich gesund. Die hat so ein bisschen Probleme mit der Wirbelsäule, dass sie da so eine Verkrümmung hat. Okay. Wie alt ist Ihr Vater, Herr Schäfer? Lassen Sie mich überlegen, der ist so 72. 72. Mhm. Okay. Und wie alt ist Ihre Mutter? Die ist 70. Okay. Haben Sie Geschwister? Nein, habe ich nicht. Nein, Einzelkind. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin noch verheiratet, lebe aber alleine. Ich lebe getrennt von meiner Frau. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Kinder, die leben bei ihrer Mutter. Drei Kinder leben. Sind Sie gesund? Die Kinder sind gesund, ja, ja. Ja, gesund, okay, sehr gut. Und was machen Sie beruflich? Sie haben schon gesagt, dass Sie in einer Bäckerei arbeiten. Ja, das ist meine eigene Firma. Ich bin selbstständig. Selbstständig, okay. Ja, aber ich arbeite immer noch in der Firma mit, also auch in der Backstube. Insofern, ja. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Ja, das ist klar. Das ist schon, da muss man schon gucken, dass alles klappt und dass alles zur richtigen Zeit fertig ist. Da ist zwar auch viel Routine, aber ja, da geht es schon ziemlich rund. Okay, verstanden, Herr Schläfer. Ich habe alles gefragt, was ich brauche. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder etwas fragen? Ja, ich frage mich jetzt natürlich, wo kommen diese wahnsinnigen Schmerzen her und was kann man dagegen machen? Herr Schläfer, zuerst muss ich körperlich untersuchen und dann einige Laboruntersuchungen durchführen. Dafür werde ich Ihnen das Blut abnehmen und dann können wir wieder sprechen, okay? Ja, das ist gut, okay. Sehr schön. Okay, hat noch jemand Fragen an Herrn Schläfer? Oder an meinen Doktor. Niemand haben will Sie, was wissen. Frau Wichmann, haben Sie mir gesagt, ich konnte nicht genau. Ich hab gefragt, ob jemand von den Kollegen Fragen hat. Okay. Hat aber keiner. Keine Frage. Ist alles dran gekommen? Ja. Doch, kommt was. Ja, ja, keine Frage. Das ist sehr gut. Ja, das stimmt wirklich. Wann haben Sie die Prüfung? Am Samstag. 26. Ah, am 26. Das läuft. Ja. Ja. Okay, wollen Sie schon präsentieren oder wollen Sie noch eben? Ja, ich möchte präsentieren, aber ich brauche eines, zwei, drei Minuten. Okay? Genau, okay, gut. Okay. Die Frage, die eben kam, habe ich bestätigt. Habe ich gesagt, haben Sie vielleicht nicht gehört. Da war eine schriftliche Frage. Brennen beim Wasserlassen, hat er gesagt. Ja. Haben Sie den Fall schon mal gehört, Dr. Gündüz? Ja, zusammen, wir haben zusammen schon gemacht, diese Patienten. Ja, am 4.1. Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja. Ich habe schon eine Brief geschrieben. Ja, das war Dr. Mehmet. Dr. Mehmet hat den gemacht damals. Ich nehme an, unser Bremer Host sozusagen, ja, dass der das war. Ne? Der treu und brav immer noch unser Host ist, ja, unser Offizieller. Das ist ja wirklich ja, sehr nett. Haben Sie von dem was gehört mal? Was der macht? Diese Patienten in Düsseldorf, ein gleicher Patienten, Breiterweg, Frau Breiterweg. Ah, ja. Stimmt, die haben wir gemacht. Die haben wir zusammen gemacht. Ja, ne? Ja, zusammen gemacht. Ja, ich erinnere mich, Frau Breiterweg, ja. Ja. Ja, gut. Aber nee, was ich meinte, haben Sie von Dr. Mehmet nochmal was gehört? Was er jetzt macht? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht, okay, ja. Ja, ja, ich finde das immer, ja, so man geht ja ein Stück Weg zusammen und dann bricht es mit einmal ab, ja, dann weiß man nicht mehr. Und dann denke ich immer, ja, vielleicht gehe ich irgendwann mal zum Arzt und dann sitzt einer von Ihnen da. Wer weiß, wie die Wege so gehen, ja. Hm. Wie viel Zeit haben Sie in der Prüfung zwischen Aufnahme und Präsentation? Haben Sie ein paar Minuten zwischendurch? In der realen Prüfung. Hat man da auch Zeit zwischendurch? 20 Minuten. 20 Minuten sogar? Ja. Ja, da kann man ja Sie noch viel machen. Sie haben die Zeit zwischen zwei Teile gefragt. Ja, genau, zwischen den beiden Teilen. Ja, ja, normalerweise in München. Nach dem ersten Teil gibt es keine Lücke, aber schreiben wir zuerst Arztbrief. Okay. Ja. Und gut, und mit dem Arztbrief kann man natürlich gut präsentieren dann, ja. Ja. Inzwischen kann man ein bisschen denken. Und, ja, das ist immer gut, ja. Nach 5 Minuten ungefähr machen wir Vorstellung. Ah ja. Und dürfen Sie am PC schreiben oder müssen Sie von Hand schreiben? Hand schreiben. Von Hand, ne? Ja. Ja, ich habe das schon mal gehört, dass jemand, dass ein Prüfer sich über die Handschrift beschwert hat. Weil, wenn es dann schnell geht, ne? Ja, und die junge Generation, die können ja überhaupt nicht mehr gut schreiben. Die haben alles mit dem Computer gemacht, ihr Leben lang. Ja, und da ist es mit der Handschrift tatsächlich so ein Problem. Ja. So, Herr Doktor, kann es losgehen? Ja, okay. Wunderbar. Guten Tag, Frau Oberärztin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ich habe einen neuen Patienten. Okay, danke. Herr Joachim Schläfer ist ein 47-jähriger Patient, der sich Patient? Bei uns, Patient, der sich bei uns seit gestern beschwerende krampfartige Schmerzen im mittleren Bauch rechts mit Ausstrahlung in die Genitalien und rechte Leistengegend. Er beschreibe die Schmerzen als dumpf und als dumpf brennend sowie wellenförmige. Und die Schmerzen würden bei 8 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Und der Patient hat gegen die Schmerzen Ibuprofen eingenommen, aber das hat ihnen nicht geholfen. Als begleitende Symptome seit dem Patienten Polykystrie und Hämaturie sowie Emesis aufgefallen. Des Weiteren berichtet der Patient, dass die Schmerzen in letzter Zeit schlimmer geworden. Und er hat sich einmal über erbrochen, das Erbrochene war Essenreste. Okay, und vegetative Anamnese sagte stressbedingte Dysomnie. An Vorerkrankungen gab er an anfolgende Schleiden, arterielle Hypertonie seit 4 Jahren, die mit Diltiazem 90 Milligramm zweimal täglich behandelt wurde. Und Tendovaginitis am rechten Handgelenk, die Diclofenac-Salbe und Novalgin gelegentlich behandelt wurde. Und der Patient hatte gestern eine Verbrennung bei der Arbeit, die selbst behandelt hat. Und okay, also nicht so schlimm. Ja, es ist jetzt noch nicht so schlimm. Beim Patienten ist keine Operation und keine Krankenhausaufenthalt. Und er ist vollständig geimpft gegen Kinderkrankheiten und Coronavirus. Der Patient reagiert allergisch auf Wespenstich. Wespenstich. Mit Exanthem und Dyspnoe. Sie haben rotes Gesicht gesagt. Ich, ja. Mir ist warm, weil ich mich total aufgeregt habe über die Nachrichten. Rotes Gesicht kann man Exanthem sagen, oder? Ach so, ich meine, ich habe jetzt tatsächlich ein rotes Gesicht, ja. der Patient hat das gesagt. Er kriegt so ein Flush, ne, so eine schnelle Hautrötung, wenn das so heiß wird, ne? Okay, verstanden. Und er hat eine Laktoseintoleranz, die zu Metabolismus und Diarrhea führt. Der Patient ist seit 5 Jahren Nichtraucher. Davor hat er 20 Jahre lang eine Schachtel geraucht, was 20 Packungsjahr entspricht. Und er trinkt 2-3 Gläser Bier abends. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese fanden sich Ulcus cruris beim Vater. Deswegen hat er große Amputation. Eine Großziehenamputation, okay, ja. Okay. Und bei der Mutter Wirbelsäule Verkrümmung. Und der Patient ist Einzelkind. Der Patient ist getrennt, lebt alleine, hat 3 Kinder. Die Kinder leben mit ihrer Mutter und sie sind alle gesund. Und er ist selbstständig und arbeitet in einer Bäckerei. Bäckerei. Mhm. Und der Patient leidet unter Stress bei der Arbeit. Na gut, kann man sich vorstellen, ja. Mhm. Gut, was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Nephrolithiasis, Ureterolithiasis, kann man sagen. Mhm. Und was wäre differenzialdiagnostisch? Als Differentialdiagnose kommen Holodokalithiasis und Enteritis. Ja, möglicherweise, ja. Passt nicht so ganz, ja. Cystitis in Betracht. Ja, sowas, genau, ein Harnwegsinfekt, ne? Mhm. Genau, ja. Wobei die Schmerzen, die er beschreibt, wenn er bei 8 von 10 ist, ist er ja schon ziemlich heftig, ne? Ja. Ja, gut. Was machen Sie denn jetzt mit ihm? Zuerst würde ich natürlich körperlich untersuchen. Ich würde Druckschmerzen, Loslassschmerzen am Bauch kontrollieren. Was schließen Sie damit aus? Was gerade gekommen ist? Ja, ne? Ich möchte mit dieser Untersuchung die akute Abdomen ausschließen. Appendicitis, Pankreatitis, Polyzystitis. Und dann ich würde zwei großzügige Zugänge anlegen und einige Labor-Untersuchungen, Nierenwerte, Leberwerte und kleines Blutbild, CRP, PSG. Und dann Abdomen-Ultrasonografie und Ja, was machen Sie labortechnisch noch? Nochmal? Ja, ich meine Gerinnungsparameter. jetzt noch was anderes. Außerhalb des Blutes. Ja, Urinprobe, Genau, das Milch, war's. Ja. Wonach gucken durchführen. wir da? Sediment, Erythrozyten, Sedimenten und Leukozyten. Unglücklicherweise Kalzämie, Ja, Kalzium, Kalziurie. Kalzüri, ja. Und Okay. Röntgenaufnahme des Abdomens. Ja, Gesehen. worauf gucken Sie beim Abdomensonu? Könnten Sie bitte wiederholen? Wonach schauen Sie beim Abdomensonu? Ja, bei der Sonografie kann man vielleicht die Nierensteine sehen und Harnwegstau Ganz genau. Ja, kann ich sehr gut. Okay. feststellen. Und natürlich andere Ursache des akuten Abdomen Alles klar. Ja, ausschließen. wunderbar. Sehr gut. Okay. Ja, wenn wir da was sehen, wie würde man dann weiter verfahren? Weiterverfahren, ja. Manchmal die Nierensteine kann selbst ausgeschieden werden. Und dafür werde ich Flüssigkeitszufuhr Genau, der kriegt durchführen. erstmal ordentlich was rein in seine Ja, Infusion. Ja. Analgesie, Schmerzmittel Auf würde alle ich, Fälle braucht er was, ja, ja, genau. Antiemetika würde ich geben. Ja. Und dann Stoßwellentherapie Genau. kann zur Verfügung stehen. Genau. Und Harnleiterschiene Genau. kann einfach derlich sein. Und Ja. Nephrolithotomie. Genau. Und die letzte Möglichkeit ist die Offenoperation. Genau. Das richtet sich also immer nach der Größe der Steine und auch nach der Zusammensetzung, wie weit die sich zerkrümeln lassen, ne? Also über einen Lithotripter, ob sie verkleinert werden können. Wenn das nicht klappt, dann muss man halt operieren, ne? Ja, super. Ja, dann untersuchen Sie mal Ihren Patienten weiter und berichten Sie mir bitte hinterher, was rausgekommen ist, ja? Und wie es ihm geht, dem Herrn Schläfer. Ja? So, wunderbar. Ich glaube, Sie können heute Nacht gut schlafen und vor Ihrer Prüfung auch. Dankeschön. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Haben Sie genau den Fall irgendwie schon mal kürzlich vor Augen gehabt? Ich meine, das ist sogar ein Münchner Fall. Ja, Münchner Eifer. Ich habe schon gelesen, aber zum ersten Mal eine Selber Vorstellung. gemacht. Ja, Ja. naja. Aber es ist tatsächlich ein Münchner Fall. Ja. Insofern passt es ja ganz gut. Ja. Das ist eine häufige Fall. Ja gut, habe ich mir nichts Nefer. besonders Originelles überlegt. Schade eigentlich, ja. Ja gut. Hoffen wir mal, dass der auch drankommt oder irgendwas anderes Schönes, was Sie eben so locker bewältigen. Also ich denke mal wirklich, Sie können sehr entspannt auf Montag gucken. Ja, auf Sonnabend gucken. Ich bin wieder, heute ist Donnerstag, ne? Ja, wir Donnerstag. sind schon wieder am Ende der Woche. Ja. Okay. Wie ist der Bedarf? Stehen irgendwelche Prüfungen an in nächster Zeit, dass wir nochmal Sonnabend einen Termin brauchen, Dr. Gündüz? Ich oder andere